Abschnitt 1 aus Im Gold- und Silberland. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Im Gold- und Silberland von Mark Twain. Erster Teil, erstes Kapitel. In dem vorhergehenden Bande habe ich den Leser über die Prärien, das Felsengebirge und durch die Alkaliwüste in die Hauptstadt des damals neu errichteten Territoriums Nevada nach der Stadt Carson geführt. Es war eine hölzerne Stadt, ihre Einwohnerzahl betrug 2000. Die Hauptstraße bestand aus einer Reihe kleiner, weißer Bretterhäuschen mit Kaufläden, zu hoch, um darauf zu sitzen, aber für alle sonstigen Erfordernisse kaum hoch genug. Dieselben standen hart aneinander gebaut, als mangelte es an Raum auf der mächtigen Ebene. Den Gehweg bildeten Bretter, die mehr oder minder locker waren und beim Darauftreten gerne klapperten. Mitten in der Stadt, den Läden gegenüber, befand sich die allen Städten jenseits des Felsengebirgenes angeborene Plaza, ein großer, offener, ebener Platz mit einem Freiheitsbaum in der Mitte, sehr geeignet zu öffentlichen Versteigerungen, Pferdemärkten und Volksversammlungen, sowie zum Absteigeplatz der Fuhrleute. Zwei andere Seiten der Plaza waren von Läden, Büros und Ställen eingefasst. Der übrige Teil der Stadt lag ziemlich zerstreut. Auf der Poststation und auf dem Wege zum Gouverneur wurden wir verschiedenen Bürgern vorgestellt, darunter einem Herrn Harris, der sich zu Pferde befand. Derselbe begann ein Gespräch, unterbrach sich jedoch mit der Bemerkung: »Ich muss Sie auf einen Augenblick um Entschuldigung bitten. Dort drüben steht der Zeuge, der geschworen hat, ich sei bei der Beraubung der kalifornischen Post beteiligt gewesen. Eine ganz unverschämte Einmischung, da ich mit dem Menschen gar nicht bekannt bin.« Darauf ritt er hin und machte dem Betreffenden Vorhalt mit einem sechsläufigen Revolver, wogegen sich dieser mit dem seinigen entschuldigte. Als die Pistolen leer waren, nahm der Unbekannte sein Geschäft, er flickte sich seine Peitschenschnur, wieder auf, während Herr Harris mit höflichem Bückling an uns vorbei nach Hause ritt. Er hatte eine Kugel durch den einen Lungenflügel und mehrere in die Hüften bekommen, und die kleinen Blutströme, die dem Pferd über die Flanken liefen, gaben dem Tier ein ganz malerisches Aussehen. Ich habe später, so oft ich Harris nach jemandem schießen sah, immer wieder an jenen ersten Tag in Carson denken müssen. Weiter sahen wir an diesem Tage nichts, denn es war 2 Uhr, nach Landessitte brach jetzt der tägliche Washoe-Zephyr los. Mit demselben kam eine aufsteigende Staubwehe, etwa von der Größe der Vereinigten Staaten, welche Nevadas Hauptstadt unseren Blicken entzog. Indes gab es dabei noch mancherlei zu sehen, was für Neuangekommene nicht ganz uninteressant war, denn die mächtige Staubwolke war dicht betüpfelt mit Dingen, die den höheren Luftschichten fremd sind, Lebenden und Toten, die zwischen den sich fortwälzenden Staubwirbeln hin und her flatterten, gingen und kamen, auftauchten und wieder verschwanden, mit Hüten, Hühnern und Sonnenschirmen, die hoch am Himmel hinsegelten, mit Decken, Blechschildern, Salbeigestrüpp und Schindeln, die etwas tiefer hinflogen, noch weiter unten mit Strohmatten und Büffellederröcken, mit Schaufeln und Kohlenkasten in der nächsten Luftschicht, Glastüren, Katzen und kleinen Kindern in der folgenden, zerbrochenen Bretterzäunen, leichten Einspännern und Schubkarren in der nächsten und zu unterst bis zu höchstens 30 oder 40 Fuß Höhe über dem Boden wehte ein Wirbelsturm auswandernder Dächer und leerer Bauplätze hin. Es war wirklich etwas zu sehen dabei. Ich hätte noch mehr sehen können, wäre ich imstande gewesen, mir die Augen staubfrei zu halten. Aber in allem Ernst, ein Washoe-Wind ist durchaus keine Kleinigkeit. Er bläst schwächliche Häuser um, nimmt gelegentlich Schindeldächer mit, rollt Blechdächer zusammen wie Notenhefte, weht dann und wann eine Postkutsche um und verschüttet die Reisenden, und als die Ursache der vielen Kahlköpfe dort zu Lande hört man überall angeben, der Wind wehe den Leuten die Haare vom Kopfe, während sie himmelwärts nach ihren Hüten schauen. Die Straßen der Stadt bieten an Sommernachmittagen meist ein recht belebtes Bild, da stets eine Menge Leute Jagd auf ihre entweichenden Hüte machen, wie Stubenmädchen auf eine Spinne. Der Washoe-Zephyr, Washoe ist ein beliebter Spitzname für Nevada, ist eigentlich ein recht schriftmäßiger Wind, insofern kein Mensch weiß, von wannen er kommt, das heißt, wo er entsteht. Er kommt geradeswegs über die Berge aus Westen, aber jenseits der Kammhöhe auf der anderen Seite drüben ist nichts von ihm zu entdecken. Er wird vermutlich auf der Höhe des Gebirges eigens hergestellt und fliegt von dort aus. Er ist zur Sommerszeit ein recht pünktlicher Wind. Seine Geschäftsstunden wären von 2 Uhr nachmittags bis zum nächsten Morgen um dieselbe Stunde. Und wer sich während dieser 12 Stunden auf eine Reise wagt, muss mit dem Winde rechnen, will er nicht ein paar Meilen leewärts von seinem Ziel anlangen. Und doch ist das Erste, worüber sich ein Besucher aus Washoe in San Francisco beklagt, dass dort die Seewinde so heftig wehen. So ist der Mensch nun einmal. Den Staatspalast des Gouvernements von Nevada entdeckten wir in einem einstöckigen weißen Bretterhause, das im Innern zwei kleine Zimmer enthielt und an der Stirnseite, der Großartigkeit halber, einen auf Stützen ruhenden Dachstock hatte. Es zwang dem Bürger Hochachtung ab und erfüllte den Indianer mit Ehrfurcht. Die unlängst eingetroffenen richterlichen Beamten des Territoriums, der Ober- und der Hilfsrichter und was sonst zur Regierungsmaschinerie gehörte, waren weniger glänzend untergebracht. Sie wohnten ringsumher in Privathäusern zur Miete und hatten ihre Amtslokale in ihren Schlafstuben. Mein Bruder, Mr. Secretary, und ich schlugen unser Quartier in dem Ranch einer würdigen französischen Dame auf. Sie hieß Bridget O'Flanagan und gehörte zur Gefolgschaft seiner Exzellenz des Gouverneurs. In seinen guten Tagen, als er Oberbefehlshaber der hauptstädtischen Polizei in New York war, hatte sie ihn gekannt und wollte ihn nun in seinem Missgeschick als Gouverneur von Nevada auch nicht verlassen. Unsere Stube lag im unteren Stock und ging auf die Plaza hinaus, und nachdem wir unser Bett, einen kleinen Tisch, zwei Stühle, den feuerfesten Schrank der Regierung und das Konversationslexikon darin untergebracht hatten, war immer noch Raum genug für einen Besuch vorhanden, vielleicht sogar für zwei, aber nicht ohne Dehnung der Wände. Übrigens konnten die Wände eine solche vertragen, wenigstens die Zwischenwände, denn sie bestanden lediglich aus einer einzigen Schicht groben Baumwollstoffes, der von einer Zimmerdecke zur anderen ausgespannt war. Dies war die Regel in Carson. Eine Zwischenwand anderer Art bildete eine seltene Ausnahme. Wenn man in seinem dunklen Zimmer stand, die Zimmernachbarn dagegen Licht brannten, so erzählten die Schatten an dem Tuch oft merkwürdige Geheimnisse. Sehr häufig waren diese Zwischenwände aus zusammengehärfteten alten Mehlsäcken hergestellt. Dann war der Unterschied zwischen der gemeinen Herde und der Aristokratie nur der, dass die Gemeindeherde schmucklose Säcke hatte, während die Wände des Aristokraten durch rudimentäre Fresken, das heißt rote und blaue Mühlenzeichen auf den Säcken, Staunen erregten. Gelegentlich verschönerten die besseren Stände auch ihr Sackleinen durch Aufkleben von Holzschnitten aus Harpers Wochenschrift. Nicht selten verstiegen sich die Wohlhabenden und Gebildeten sogar bis zu Spucknäpfen und anderen Beweisen eines kostspieligen und üppigen Geschmackes. Wir besaßen einen Teppich und ein Waschbecken von echtem Steingut. Infolgedessen wurden wir von den übrigen Insassen des Ranchs der Dame O'Flanagan rücksichtslos gehasst. Als wir gar noch einen bemalten Fenstervorhang von Wachsleinwand dazu anschafften, waren wir einfach unseres Lebens nicht mehr sicher. Um Blutvergießen zu verhüten, zog ich eine Treppe höher und schlug mein Quartier bei den titellosen Plebejern in einer der 14 weißen, schmalen Bettstellen aus Fichtenholz auf, die in zwei langen Reihen in dem einzigen Zimmer standen, welches das zweite Stockwerk bildete. Sie waren eine lustige Gesellschaft, die 14. Meist hatten sie sich aus freien Stücken dem Gouverneur angeschlossen. Als sie in New York und San Francisco zu seiner Gefolgschaft stießen, hatten sie sich gesagt, dass sie bei der Balgerei um Ämtchen und sonstige im Territorium abfallende Brocken nichts zu verlieren, vielmehr vernünftigerweise eher vielleicht etwas zu gewinnen hätten. Sie hießen im Volksmund die irische Brigade, obwohl sich unter der ganzen Umgebung des Gouverneurs nur 4 oder 5 Irländer befanden. Die gutmütige Exzellenz war sehr verdrießlich über das Gerede, das seine Leibgarde hervorrief, besonders als sich das Gerücht verbreitete, es seien bezahlte Meuchelmörder, die er sich mitgebracht habe, um erforderlichen Falles die demokratischen Wahlstimmen in der Stille zu vermindern. Frau O'Flanagan gab ihnen Kost und Wohnung für je $10 die Woche, und sie gaben dagegen fröhlich ihre Schuldverschreibungen. Sie waren damit völlig zufrieden. Dagegen fand Bridget bald, dass uneinlösbare Schuldscheine doch keine genügende Sicherheit für eine Fremdenpension in Carson City bilden. So lag sie nun dem Gouverneur in den Ohren, für die Brigade eine Beschäftigung aufzutreiben. Sie sowohl als die Leute selbst setzten ihm so lange zu, bis er in eine gelinde Verzweiflung geriet und schließlich die Brigade antreten ließ. »Meine Herren«, redete er sie an, »ich habe eine einträgliche und erpriesliche Tätigkeit für Sie ausgesonnen. Eine Tätigkeit, welche Ihnen Erholung inmitten herrlicher Landschaften gewähren und Ihnen ununterbrochen Gelegenheit verschaffen wird, Ihren Geist durch Beobachtung und Studium zu bereichern. Ich wünsche die Möglichkeit der Anlegung einer Eisenbahn von Carson aus nach Westen bis zu einem gewissen Punkte festzustellen. Beim Zusammentritt der Legislatur werde ich dafür sorgen, dass das erforderliche Gesetz durchgeht und eine entsprechende Summe bewilligt wird.« »Wie? Eine Eisenbahn über die Sierra Nevada?« »Jawohl, und Sie sollen zu diesem Zweck die Gegend ostwärts bis zu einem gewissen Punkte untersuchen.« Er machte die einen zu Vermessern, die anderen zu Kettenträgern und so weiter, dann ließ er sie los in die Wüste. Das war eine Erholung, dass es eine Art hatte. Erholungsfußtouren, auf denen sie Messketten durch Sand- und Salbeigestrüpp schleppten unter einer schwülen Sonne und zwischen Ochsengerippen, Kajoten und Taranteln. Es war die reinste, höchste Romantik. Sie betrieben die Vermessung sehr langsam, sehr bedächtig, sehr sorgfältig. Während der ersten Woche kehrten sie alle Abende staubbedeckt, fußkrank, müde und hungrig, aber höchst vergnügt zurück. Sie brachten einen großen Vorrat ungeheurer haariger Spinnen, Taranteln, mit, die sie im oberen Zimmer des Ranch in zugedeckte Biergläser einsperrten. Nach Verlauf der ersten Woche mussten sie im freien Felde kampieren, denn sie waren tüchtig nach Osten vorgerückt. Sie erkundigten sich sehr eifrig nach der Lage jenes im Unklaren gelassenen, gewissen Punktes, ohne jedoch Aufschluss darüber zu erhalten. Endlich, auf eine besonders dringende Anfrage, wie weit östlich, telegrafierte Gouverneur Nee zurück. Bis zum Atlantischen Ozean, ihr Teufelsbraten. Über den schlagt eine Brücke und macht, dass ihr hinüberkommt. Daraufhin kamen die bestaubten Packesel zurück, die nun einen Bericht einreichten und ihre Arbeit einstellten. Der Gouverneur nahm die Sache fortwährend höchst gemütlich. Er meinte, da Frau Flanagan sich wegen des Unterhalts der Brigade doch in jedem Falle irgendwie an ihn halten werde, so wolle er sich mit den Jungens auch so viel Spaß machen als möglich. Er gedenke, setzte er mit freundlichen Augenzwinkern hinzu, sie mit ihren Vermessungen bis nach Utah hineinzuschicken und dann an Brigham zu telegrafieren, er solle sie wegen Grenzverletzung hängen lassen. Die Vermesser brachten immer noch mehr Taranteln mit, so dass wir schließlich eine ganze Menagerie auf Brettern und Fenstersimsen im Zimmer aufgestellt hatten. Manche von diesen Spinnen konnten ihre haarigen, muskulösen Beine über eine gewöhnliche Untertasse auseinandersperren, und wenn ihre Gefühle verletzt wurden oder man ihrer Würde zu nahe trat, so musste man sie nach ihrem Ausdruck für die heillosesten Halunken im ganzen Tierreich halten. Bei jeder noch so leisen Berührung ihrer gläsernen Gefängnisse waren sie in einem Augenblick auf den Beinen und kampfgerüstet. In der ersten Nacht nach der Rückkehr der Brigade wehte wie gewöhnlich ein wütender Zephyr, der um Mitternacht das Dach eines benachbarten Stalles fortblies, so dass eine Ecke desselben krachend durch unseren Ranch hereingefahren kam. Es erfolgte ein gleichzeitiges Erwachen, eine geräuschvolle Musterung der Brigade im Dunkeln und ein allgemeines Stolpern und Übereinanderpurzeln in dem schmalen Gange zwischen den Bettreihen. Mitten in dem Getümmel fuhr Bob H. aus seinem gesunden Schlafe auf und stieß dabei mit dem Kopf ein Brett herunter. Im selben Augenblick schrie er: »Reißt aus, Jungens, die Taranteln sind los!« Einen grässlicheren Alarmruf hätte es nicht geben können. Niemand wagte mehr, das Zimmer zu verlassen, aus Furcht auf eine Tarantel zu treten. Jeder tappte nach einem Koffer oder einem Bett und schwang sich hinauf. Dann folgte die eigentümlichste Stille. Eine Stille grässlicher Spannung, voll Erwartung, Hoffnung, Furcht. Es war pechfinster, und um das Schauspiel der 14 zu genießen, wie sie in höchst mangelhafter Toilette ängstlich auf Koffern und Betten hockten, musste man sich schon mit der Einbildungskraft behelfen, denn zu sehen war schlechterdings nichts. Dann folgten gelegentlich kleine Unterbrechungen der Stille. Man konnte an der Stimme erkennen, wer sprach und wo der Betreffende sich befand. Auch vermochte man zu unterscheiden, aus welcher Richtung die sonstigen Geräusche kamen, die einer der armen Dulder durch sein Herumtappen oder eine Änderung seiner Körperlage verursachte. Die ab und zu vernehmbaren Stimmen waren nicht sehr gesprächig. Man hörte nur ein schwaches »Au«, gefolgt von einem tüchtigen Aufstampfen. Dann wusste man, dass der betreffende Herr einen haarigen Teppich oder sonst etwas dergleichen auf der Haut gespürt und daraufhin einen Satz aus dem Bette auf den Stubenboden gemacht hatte. Danach wieder tiefe Stille. Jetzt rief eine nach Luft schnappende Stimme: »Mir krabbelt etwas hinten am Hals hinauf!« Alle Augenblicke konnte man einen halb unterdrückten Schrei, ein schwaches Strampeln und ein angstvolles »Ach, Herrgott!« vernehmen, zum Zeichen, dass einer sich vor etwas zurückzog, was ihm wie eine Tarantel vorkam, und zwar ohne Zeitverlust. Nun schrie auf einmal hinten in der Ecke eine Stimme laut und wild auf: »Ich hab ihn! Ich hab ihn!« Hierauf Pause, während der die Verhältnisse sich vermutlich änderten. »Nein, er hat mich!« »Oh, geht denn gar niemand und holt eine Laterne?« In dem Augenblick erschien die Laterne in den Händen der Frau O'Flanagan. Nachdem diese aus dem Bett gestiegen und Licht gemacht hatte, hatte sie trotz ihrer Begier, sich von der Größe des durch das feindliche Dach angerichteten Schadens zu überzeugen, wohlweislich nicht unterlassen, eine angemessene Weile zu warten, bevor sie oben nachsah, ob der Wind jetzt fertig oder noch mehr Untaten vorhabe. Die Szenerie, welche sich enthüllte, als plötzlich der Schein der Laterne ins Zimmer strahlte, war malerisch und wäre vielleicht manchen Leuten komisch vorgekommen. Für uns war sie es nicht. Wir saßen zwar in höchst wunderlicher Stellung und in einem nicht minder wunderlichen Aufzug auf Kisten, Koffern und Betten herum, Allein wir hatten viel zu große Angst und fühlten uns zu unbehaglich, um etwas Komisches darin zu finden. So war denn nirgends auch nur der Schein eines Lächelns zu bemerken. Was mich betrifft, so kann ich mir nichts Ärgeres vorstellen als die Pein, die ich während der wenigen Minuten voll angstvoller Spannung im Dunkeln, umgeben von diesen kriechenden, blutgierigen Taranteln erduldet hatte. In kaltem Todesschweiß war ich von Bett, von Kiste zu Kiste gehüpft, und so oft ich an etwas Stacheligem streifte, bildete ich mir bereits ein, ich spüre die Fänge. Ich ginge lieber in den Krieg, als dieses Vorkommnis noch einmal mitzumachen. Es war übrigens niemand zu Schaden gekommen. Derjenige, welcher glaubte, eine Tarantel habe ihn, irrte sich gründlich. Er hatte sich nur die Finger in einen Kistenspalt geklemmt. Von den entwichenen Taranteln wurde keine jemals mehr gesehen. Es waren 10 oder 12 gewesen. Wir durchsuchten das Zimmer mit Licht von oben bis unten, jedoch ohne Erfolg. Dann gingen wir wohl zu Bette? Oh nein, alles Gold der Welt hätte uns nicht dazu gebracht. Wir blieben die Nacht vollends auf, spielten Cribbage und hielten scharfe Ausschau nach dem Feinde. Ende von Abschnitt 1.